Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 28.11. bis 10.12.2014. Ticketnummer 125869, Beauftragungen Schatzmeisterteam. Antragsteller ist der Schatzmeister selbst. Hiermit beantrage ich beim Landesvorstand NRW, alle bisherigen Beauftragungen für das Schatzmeisterteam zurückzuziehen. Ich beantrage zusätzlich, dass folgende Personen für das Schatzmeisterteam des Landesverbandes NRW neu beauftragt werden. Piratenschlumpf, X-Pack, Mirianor, Stefanie Nöter, Andreas Bernuit, Michael Hilger, Wolf Roth, Martin Zieroth, Katja Stüttner, Elli Edge, Bauer Jupp, Tora Dottier, Vaku, Jürgen Weiler. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 125963, Antrag Übernahme Gerichtskosten, Gruppe Linke, Piraten Borken. Antragsteller ist der Stefan Stresig und es geht um 482 Euro aus dem VKV-Budget Borken für die eingereichte Klage um Anerkennung der Gruppe Linke Piraten im Kreis Borken. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 126165 BU-Verifizierung für den Kreis Mettmann. Beantragt hat die Beauftragung der Andreas Benuit. Und diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 126283 VKV-Antrag Beamerkauf. Der VKV Ennepe-Ruhr-Kreis möchte sich einen Beamer zulegen und beantragt dafür ein Budget von 600 Euro. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 126571, Antrag für Router. Auch das ist ein VKV-Antrag, diesmal aus dem Märkischen Kreis. Hier beantragt Julian Bodanski 300 Euro für die Anschaffung von Hardware für den Freifunkrouter. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 126623, offizielle Unterstützung der Piratenpartei NRW für das Flüchtlingsberatungsprojekt Help Kiosk in Witten. Der Vorstand möge Folgendes beschließen: Die Piratenpartei NRW unterstützt das Projekt Help Kiosk in Witten und darf somit auf Flyern und Webseite der Flüchtlingsberatung offiziell als Unterstützerin genannt werden. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 126774, Aufnahme neuer Mitglieder. 5 neue Mitglieder möchten in den Landesverband aufgenommen werden. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 125990, Antrag auf Bio-Verifizierung. Bettina Reddis beantragt die Bio-Verifizierung für den KV Wesel und auch dieser Antrag wurde angenommen.